nicht sauer auf dich, nein, ich bin sauer auf mich, dass ich nicht kapiert hab, was für eine Hure du bist. Mann, ich hoffe für dich, das ist dir auch passiert. Du weißt nämlich nicht, wie es ist, wenn man sein Herz verliert. Ich bin wieder ganz, guck mal, ich bin drüber weg. Heute fühle ich mich gut und du Schlampe liegst im Dreck. Du Fotze, bist doch selber schuld. Warum hast du das gemacht? Ich glaub, ich hatte zu viel Geduld. Aber ist egal, guck, ich fick dich immer noch. Nur mit einem Lied und nie wieder in dein enges Loch. Dennoch muss ich sagen, es hat mich verletzt. Als ich es gehört habe, hat es mir das Herz zerfetzt. Doch was du mir gibst, geb ich dir zurück. Ich werde dich nicht schlagen, doch du wirst auf diesem Lied gefickt. Das ist der Song für dich, weil du eine Nutte warst. Shit, wie sehr ich dich jetzt hasse, gib dir diese 100 Bars. Du warst zu nett zu mir, guck, ich hab ein Lied gemacht. Zuerst wächst du meine Liebe, dann hast du die Wut entfacht. Ich bin ziemlich sauer, das hast du fein gemacht. Du warst der Grund, dass ich das erste Mal geweint hab. Das hast du nicht gedacht, guck, ich bin ein Rapper jetzt. Damals war ich nicht so gut, doch ich bin besser jetzt. Und weil's mir leicht fällt, schreibe ich einen Track für dich. Hör dir dieses Lied an und dann verreck du, Bitch. Ich hab dich heute gesehen und ich muss lachen. Es war ein Fehler gewesen, nicht mit dir Schluss zu machen. Früher warst du schlank, was ist mit dir passiert? Ich hab gehört, du hättest öfters einmal Schellen kassiert. Das ist deine Schuld, wärst du bei mir geblieben. Jetzt hab ich ne bessere Frau, ich werd dich nie mehr lieben. Mann, ich scheiß auf dich, du bist mir nichts mehr wert. Ich hab es mir zurückgeholt, nicht mein Geld, ich mein mein Herz. Ich lieb mein Mädchen, ich mach dir sogar einen Track. Du hast keinen Grund zum Heulen, also wisch dir deine Tränen weg. Warum weinst du jetzt? Hab ich dich je verarscht? Nein, ich habe dich geliebt, du warst die Scheiße war. Du warst zu nett zu mir, guck, ich hab ein Lied gemacht. Zuerst wächst du meine Liebe, dann hast du die Wut entfacht. Ich bin ziemlich sauer, das hast du fein gemacht. Du warst der Grund, dass ich das erste Mal geweint hab. Du tust mir nicht leid, denn du bist ne blöde Sau. Weißt du, was ich mein, mein Girl, ich schick dir keine andere Frau. Damit du Schlampe weißt, was du hättest haben können. Aber Pech gab, wie gewonnen, so zerronnen. Es ist aus mit uns, ich habe mit dir abgeschlossen. Doch den Schmerz vergess ich nie, ich hätte dich gern angeschossen. Aber ist egal, mein Mädchen gibt mir neue Kraft. Kraft zum Lieben, ohne diesen Engel hätte ich's nicht geschafft. Und ich will ihr danken, auch wenn es mal schlecht läuft. Vertraue ich ihr voll und ganz, dass sie mich nicht enttäuscht. Zeiten ändern sich, früher war ja alles Shit. Heute ficke ich dein Leben und lande damit dein Hit. So hab ich's gewollt, mir geht's gut, dir geht's schlecht. Wieder mal bewiesen, am Ende ist nur Gott gerecht. Guck, ich hab ein Recht, darauf dich zu hassen. Du bist und bleibst eine Schlampe, deshalb hab ich dich verlassen. Du warst so nett zu mir, guck, ich hab ein Lied gemacht. Zuerst wächst du meine Liebe, dann hast du die Wut entfacht. Ich bin ziemlich sauer, das hast du fein gemacht. Du warst der Grund, dass ich das erste Mal geweint hab. Du warst so nett zu mir, guck, ich hab ein Lied gemacht. Zuerst wächst du meine Liebe, dann hast du die Wut entfacht. Ich bin ziemlich sauer, das hast du fein gemacht. Du warst der Grund, dass ich das erste Mal geweint hab.